Walfisch und Thunfisch sind Geschäftspartner. Was passiert jetzt gerade? Hallo? In Koblenz! Willkommen! Ich glaube, wir müssen jemanden abholen. Johnny, unser Bassist, ist in Koblenz hängen geblieben. Oh. Unser Bassist ist in Koblenz. Wir gehen ihn abholen. Kevin, mach mal so, als ob du es gut kannst, okay? Oh. Ja, ich glaube, ich bin der Einzige in dieser Band, der nicht an Bassisten glaubt, deswegen, naja, was soll man da noch sagen? Aber während die beiden jetzt weg sind, da kann ich ein Lied präsentieren, was ich extra für diesen Moment geschrieben habe, und zwar, wenn ich mal alleine auf der Bühne stehe, weil die Idioten den Bassisten abholen müssen. Das folgende Lied heißt Bassisten sind Rassisten. Eine Gitarre hat 6 Saiten, wie ihr wohl wisst, die ein jeder Gitarrenspieler wirklich ungerne vermisst. Doch es gibt, Baby, es gibt, ich hab gehört, es gibt mein Baby. Mein Therapeut hat gesagt, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die findet da was besser, die sagen, 6 Saiten sind krass, aber 4 Saiten sind krasser. Bassisten sind Rassisten, sie sind 4-Seiter-Artisten und nicht 6 wie Vegetaristen, sie geben mich nur zufrieden. Mit 4 verschiedenen Typen, den übrigen wünschen sie den Tod. Und das klingt so, was denn so? Oh Mann! Oh, oh, oh, oh. E, A, D, G, E, A, D, G, E, A, D, G. Und die Faschisten, diese Bassisten, sie sind 4-Seiter-Artisten und ich ist nicht kaputt. Zufrieden mit 4 verschiedenen Typen, den übrigen wünschen sie den Tod und das klingt so. Oh, oh, oh.